dann würde ich nicht schauen auf Pfennig und auf LR. Würd erst mal kaufen ein Häuschen oder zwei. Ein Häuschen kaufen, vielleicht sogar gleich drei. Ach, wär ich doch mal reich, am besten gleich so reich. Denn bald ist er erreicht, der Punkt, an dem's mir reicht. Wär ich doch mal reich, so reich wie einst Onassis. Vergessen würd ich gleich das Arbeiten, dann lass es. In Griechenland ne Yacht. Täglich neu kaufen, in einer Woche wären schon